Hörspiel von Jürgen Becker gehen wir heute Abend nach Mecklenburg-Vorpommern, nach Ahrenshoop. Zu DDR-Zeiten verbrachten hier die Prominenten des Regimes ihren Sommerurlaub. Vor allem Künstler ließen sich von der Milde der Ostsee und der leichten Melancholie der Landschaft am Bodden inspirieren. Nach der Wende kamen auch Gäste aus dem Westen dorthin. Unter ihnen der Maler Achim. Er ist unsere, freilich abwesende, Hauptperson. Anfangs war er mehr aus Zufall nach Ahrenshoop gekommen, später reiste er mit Vorsatz dorthin. Doch eines Tages war er verschwunden. Seinen Freunden in Westdeutschland wird dieses Verschwinden zum Rätsel. Die Menschen in Ahrenshoop, die ihn erlebt haben, ahnen, dass Achim einen Traum hatte, sich auf der Suche nach etwas Eigenem befand und damit ihnen nahestand. Sein Verschwinden hinterlässt Ratlosigkeit und Trauer, als wäre mit Achims Verschwinden eine Hoffnung verloren gegangen. Große Teile des Hörspiels wurden in Ahrenshoop unter Live-Bedingungen produziert. Sie geben dem Stück seinen authentischen Charme. Die leichte Melancholie des Verschwindens, die ihm seine Farbe verleiht, mag der Stimmung des Regisseurs Joachim Staritz geschuldet sein, der Anfang dieses Jahres gestorben ist, sodass dieses Hörspiel zu einer seiner letzten Arbeiten geworden ist. Der Autor Jürgen Becker hat in diesem Jahr den mit 25.000 Mark dotierten Uwe Jonsson-Preis erhalten. Ahrenshooper Holz. Hörspiel von Jürgen Becker. Es war spät im August und hier an der Küste war es noch Sommer. Aber die Ferienzeit ging zu Ende und die ersten Gäste waren schon abgereist. Achim hatte vor, so lange zu bleiben, bis der Strand leer war und das Dorf wieder seinen Bewohnern gehörte. So hatte er es gesagt. Und er hatte gesagt, irgendwann ist man so weit, dass man nicht mehr ans Abreisen denkt. Da muss man sich was einfallen lassen, dass fürs Abreisen keine Gelegenheit mehr kommt. Am Strand die Kinder. Sie erinnern mich an die Momente der Unwiederholbarkeit. Das hatte Achim gesagt, als wir am Zaun standen und die Johannisbeeren pflückten. Wie ein Schrecken ist das, wie ein Trost oder beides zugleich, wenn man sie plötzlich vor Augen hat. Diese Momente aus einer Zeit, die nicht wiederkommt. Achim hatte es so gesagt. Ein Künstler. Tja, wenn Sie mich nach Achim fragen, warum er in den letzten Jahren immer an die Küste reiste, hoch in den Norden, was es für eine magnethafte Anziehung war, was er dort zu suchen schien, obwohl er immer sagte, wenn er etwas suche, finde er nur das Nicht-Gesuchte, also lasse er es darauf ankommen, etwas zu finden, was er gar nicht gesucht habe. Dass er eigentlich in seiner Trägheit unbeweglich erschien und dass es ihn grauste vor jeder Reise. Warum er dann plötzlich doch wieder auf und davon war? Wir sind immer in den Süden gefahren in den vergangenen Jahren. Italien, Spanien, Griechenland, alle die Mittelmeerküsten. Es war wie eine Sucht, was nachzuholen, was man uns vorenthalten hatte. Aber so viel lässt sich gar nicht nachholen. Und was man zu sehen bekommt, es ist unübersehbar, es hört gar nicht mehr auf. Es wimmelt ja nur so von Ferienparadiesen. Aber nirgendwo kann man sich wie zu Hause fühlen. In der Fremde Wie soll ich sagen, da kommt man nie so richtig an. Deshalb sind wir jetzt wieder zurück. Früher, alle die Jahre, sind wir jeden Sommer hier gewesen. Nichts hat sich verändert, fast nichts. Obschon es damit langsam aufhört. Die Sandwege sind schon keine Sandwege mehr. Kennen Sie das Fischland, wie es mal war? Das ist eine Windmühle mit einer Frau, die über den Feldweg geht und einen Sack Korn auf den Schultern trägt. Dies ist der Abend und die Kühe kommen aus dem Hohlweg hervor. Das ist die Stimmung vor einem Gewitter, das den Himmel über dem Dorf verdunkelt. Das ist der Wustroer Hirte, der zwei Lämmer, ein schwarzes und ein weißes, in seinen Armen hält. Mit Achim an die Ostsee fahren? Vielleicht, wenn er gewollt hätte. Aber ich bin sicher, er wollte alleine fahren. An die Küste fuhr er immer allein. Zuletzt hatte er gesagt, er werde drüben dort malen. Wie bitte? Haben wir alle gefragt. Ja, die Übergänge vom Licht des Nachmittags in das Licht des frühen Abends. Merkwürdig. Solche Sprüche kannten wir von ihm nicht. In seinem Studio machte er ganz andere Sachen. So mit abgerissenen Plakatfetzen, durchbrochenen Leinwänden, Objekträumen. Dazu dann jede Menge Klangcollagen. Aber in der Landschaft sitzen, vor der Küste an der Staffelei, nicht wahr? Als ginge gerade mal das 19. Jahrhundert zu Ende. Wie Achim überhaupt hergefunden hatte, bestimmt nicht wie einer, der wiederkommen oder am Ende bleiben wollte. Vor Jahren, gleich nach der Wende, tauchte er fast zufällig hier auf. Nach dem ganzen Tag Autobahn war er ja müde geworden. Hinter Rostock hat er angehalten und sich die Landkarte angeschaut. Und da hat er ja die Halbinsel entdeckt. Kannte er nicht mal mit Namen. Fischland, Dars, Zingst. Kann ich ja mal hinfahren. Versuchen für eine Nacht, hat er für sich gesagt. Aber unterwegs war er für ein Wiedersehen mit der verlorenen Kindheit. So hatte er gesagt. Das Haus der Tante in Greifswald, die Dampferfahrt durch den Bodden nach Rügen, die weißen Häuser von Putbus, das Ferienlager auf der Insel, diese Sommerwochen damals, zum Vergessen, dass doch Krieg war und die Bombennächte im Bunker vergingen. Sommer ist ja nur kurz. Aber jetzt kommen immer mehr Leute, auch wenn kein Sommer ist. Früher, da waren wir die längste Zeit im Jahr unter uns. Jeder in seiner Karte. Und die Berliner wieder in Berlin, die Hamburger in Hamburg, die Sachsen alle in Sachsen. Jeder, wo er hingehört. Aber Ferienhäuser standen auch schon da, lange vor der Wende. Gehen Sie mal zum hohen Ufer. Eine ganze Siedlung zwischen den Dünen. Nur sehen tun Sie nicht viel. Alles versteckt zwischen und hinter Hecken und Büschen. Naja, wer dort zu wohnen kam, wohnte nicht wie bei Arbeiter und Bauern, sondern nämlich mitten unter Prominenten. Ob Achim schließlich bleiben wollte, ob er, wie es vor 100 Jahren ein paar Maler vorgemacht hatten, in einer Ahrenshoper Büttnerei unterkriechen wollte, ob er meinte, die Geschichte einer idyllischen Malerkolonie ließe sich vergegenwärtigen und dann einfach fortsetzen, ob er wusste, dass sich nichts davon fortsetzen ließ, und dass er zu spät gekommen war, um neu anzufangen. Obschon, wer sich übers Wetter beklagt, der gehört hier nicht hin. Soll gehen, nach Marokko. Hier machen Sie morgens die Tür auf und über die Wiese tritt ein frischer Tag herein. Bringt er den Regen mit, schon reißt er mittags den Himmel wieder auf und die große Wolkenwanderung beginnt. Dann liegt der Bottenschatten schwarz, dann riffelt glitzernd das Meer heran, in 5 Minuten sieht es umgekehrt aus, nie bleibt das Wetter hier stehen. Leben Sie mal das halbe Leben in der Luft von Leuna, dann spüren Sie hier die Lungen aufflattern. Wir kommen ja schon her, um das Wetter zu erleben. Es geht ja schon los, wenn man durch Mecklenburg hochfährt in diesen Himmel hinein, in diese endlose Wolkenlandschaft. Und wenn Sie dann ins Fischland hineinfahren, links die See und rechts der Bodden und Seen, dieser Himmel hört nicht auf, bis wo der Horizont im Meer steht, es ist... Ach, es ist, als wenn die Seele anfängt zu fliegen. Auf dieser Bark segelte der Ahrenshoper Schiffer Peter Brathering in den Jahren 1870 bis 1882. Auf dieser Bark fuhr der Ahrenshoper Schiffer Karl Meyer in den Jahren 1869 bis 1884. Als Achim zuletzt bei mir in der Galerie auftauchte und ankündigte, er werde in den Norden, in die Landschaft gehen und Landschaftsbilder malen. Malen, das betonte er geradezu. Da habe ich gesagt, Achim, habe ich gesagt, ich weiß nicht, wie willst du damit anfangen? Wo willst du damit anfangen? Du bist kein junger Maler mehr. Eben, hat Achim gesagt. Ich bin kein junger Maler mehr, der immer noch besessen ist, alle Schiffe hinter sich zu verbrennen. Ich muss etwas wiederfinden, was allein meine Augen anspricht. Meine Sinne. Ich muss mich auf ein Stück Natur beschränken, das mir wieder beibringt, meine Wahrnehmung zu konzentrieren. Achim, habe ich ihm gesagt. Du kehrst in Gefilde zurück, die längst geräumt sind. Da weht der Wind der Geschichte nicht mehr. Und du weißt das, habe ich ihm gesagt. Gerade du. Aber wie Achim getan hat, da hatten wir das Gefühl, das interessiert ihn alles gar nicht. Von uns alten Büdnern kann hier jeder was erzählen, wenn er will. Und wenn er merkt, da kommt einer, der kann auch warten, bis er was zu hören bekommt. Immer mehr kommen jetzt, die haben es alle ganz eilig. Muss einer schon länger bleiben, wenn er Zeit zum Warten finden will. Achim wohnte immer unterm Dach, wo früher der Heuboden war. Die eine Giebelseite hat ein Fenster für den Blick auf Wiese und Garten, über den Schilfgürtel zum Bodden hinab. Das Fenster in der anderen Giebelseite steht über den Feldern, die bis zur Steilküste gehen. Dort steigt das Land hinunter zum Meer. Als ich ihm das Zimmer zeigte, da sagte Achim gleich, das ist der Raum, der auf mich gewartet hat. Und er wollte ihn gern zu eigen haben. Nur haben wir sonst keinen Raum für Gäste. So eine Bütterei gibt nicht viel her. Aber zu verstehen war er schon mit seinem Sinn für Eigenes. Ich meine, hier sind ja viele geblieben, die lebenslang unterwegs gewesen sind. Kann schon sein, diese Sucht plötzlich nach Natur und Licht in der Landschaft, nach Wassergeruch und Seeluft, nach diesem Geraschel von Pappelreihen und Röhricht, nach Schwalbengeschwirr und Möwengeschrei, kann alles sein. Aber wenn einer sich auskannte in Eckkneipen, Altstadtgassen, Hinterhöfen, wenn einer in Straßenschluchten, U-Bahnhöfen und Einkaufspassagen zu Hause war, dann Achim, dieser City-Mensch, dem bebte die Stadt bis in alle Sinne hinein. Obschon, wer einmal hier war und da nicht vorhat, wiederzukommen, der war nicht wirklich hier, der hat nichts begriffen. Das Fischland, das ist was anderes als bloße Ferienzeit. Das Besondere, wie soll ich sagen, der Atmosphäre. Ich kann es so genau nicht beschreiben. Ich weiß nur, was ich spüre und wie ich mich fühle. Vielleicht die Künstler. Ja. Seit Ewigkeiten kommen die ja her. Vielleicht, dass die in ihren Bildern sagen können, warum sie immer wieder kommen. Ich weiß nicht, ich verstehe davon wenig, aber verstehen kann ich, dass so viele geblieben sind. Auf der Festung Königstein, juppeidi, juppeida, muss wohl auch ein Maler sein, juppeidi, peida. Der Maler malt einen Strich an die Wand und sagt, das ist der Ostseestrand, juppeidi, juppeida, Schnaps ist gut für Cholera. Ein Strich ziehen, das ist die Linie für den Horizont. Über dem Strich, das ist die Fläche für den Himmel. Unter dem Strich, das ist die Fläche für das Meer. Wann das war? Das muss um die 80er herum gewesen sein. Ich meine, um die 1880er herum. Da war mein Großvater noch jung und ging jeden Sommer auf See. Der kannte die verrückte Eva noch. Die kam immer zum Mahl her. Ging aber auch immer zurück nach Berlin. Die war die erste von all den Malern, die dann kamen. Und hier bei den Büdnern auf dem Heuboden untergekrochen sind. Bloß war die Eva ein Weib. Also hieß es. Aber manche sagten ja auch niemals, ein malendes Weib. Und mit diesem Bart, da versteckt sich ein Mann hinter. Womöglich ein Spion. Damals war jeder Fremde hier erstmal ein Spion. Später spionierte dann wahrhaftig ein Einheimischer. Für die Amerikaner. Vom hohen Ufer aus. Was reinschipperte nach Rostock und was raus. Aber die Eva, die kam wirklich nur zum Malen. Mein Großvater hat sie noch auf dem hohen Ufer stehen sehen, wie sie einen Dorfjungen in seiner zerschlitzten Hose malt. Einmal war Achim mit einem merkwürdigen Vergleich gekommen. Er fühle sich, sagte er, zunehmend einer Halbinsel ähnlich. Verwachsen zwar mit dem Festland, der Körper aber ins Offene, Weite und Leere hinausragend. Ich weiß nicht genau, was er damit sagen wollte, aber ich spürte ja, wie er angefangen hatte, sich zu isolieren, sich herauszulösen aus allen Bindungen, wie er sich abtrennte von den Menschen, von seinen Freunden, auch von mir. Und als ich dann auf der Karte diese Landzunge sah, wie sie mit dem Fischland ins Meer hinauswächst, da begann ich zu ahnen, was Achim meinte mit seinem Vergleich. Vielleicht hätte ihm eine andere Stadt gut getan. Aber immer wenn ich sagte, komm, wir setzen uns in den Zug und rauschen wieder mal durch die Nacht hindurch nach Paris, irgendwohin, dann winkte er ab und sagte bloß, mit den Städten, das ist doch vorbei. Zum Frühstück brachte ich mit dem Brötchen alle die Zeitungen mit, die er zu lesen gewohnt war. Aber hier fing er mit der Ostsee-Zeitung an. Erst dann studierte er die Zeitungen aus Berlin, Frankfurt, München. Und danach kam er vors Haus, auf die Wiese und stellte sich zwischen die Johannisbeeren zum Pflücken. Einmal hatte er laut geseufzt: Wo habe ich was nur gelesen? Jetzt geht mir alles durcheinander im Kopf. Und seitdem hat er nichts mehr von Zeitungen wissen wollen. Ich sollte sie doch lieber den Ferienkunden vom Supermarkt dalassen. Nur in die Lokalnachrichten schaute er noch hinein. Ja, Achim wollte viel wissen vom Leben hier. Er hatte ja gar nichts von unserer Gegend hier vom Fischland gewusst. Er wusste nur, er hatte für sich eine Entdeckung gemacht. Deshalb kam er ja immer wieder, wollte am Ende nicht mehr weg. Wollte sich hineinleben in eine Geschichte, von der doch nicht zurückzuholen war. Deshalb konnte er ja nicht genug bekommen vom Erzählen, wie das früher alles war. Saß jeden Abend am Tisch über den alten Büchern und Bildern, die wie ihm alle hervorkramen mussten. Las nur noch in den Büchern von der Käthe Miete. Der hatte hier das Haus gehört. Und hier oben unterm Dach hatte sie aufgeschrieben, was das Fischland zum Erzählen hergibt, mit all den verschwundenen Leuten, die auf See hinausgefahren sind. Mit der Käthe Miete hatte es ja auch so angefangen. Aus Berlin war sie gekommen, als kleines Mädchen mit einem berühmten Vater, der seiner Tochter das Haus ließ. Und zwischen den Kriegen ist sie dann geblieben und hat sich auf die Suche nach all den Geschichten gemacht. Soll ich, habe ich Achim gefragt, soll ich vielleicht wieder Sonnenuntergänge ausstellen? Fischergarten, Bauerngärten, Dünenlandschaften? Willst du mir zumuten, dass ich das Rad der Kunstgeschichte zurückdrehe? Hindern kann ich dich nicht, habe ich Achim gesagt. Hindern kann ich dich nicht, sowas zu malen. Vielleicht gibt es sogar Leute, die sich solche Abendstimmung wieder kaufen wollen. Aber nicht bei mir, habe ich Achim gesagt. Nicht bei mir. Und das weißt du ganz genau. Sicher, man kennt schon Leute wieder. Die meisten waren ja schon mal hier, schon vor der Wende. Und das sind dann Feriengäste, denen man ansieht, wie vertraut sie sich hier fühlen. Die ihre Wege gehen, wie zu Hause. Die bewegen sich ganz ruhig durch die Landschaft. Keine Leute, die den Rummel suchen oder Rummel machen. Keiner braucht hier, was in Marokko diese Animateure besorgen. Obschon, wer sich einmal gelangweilt hat, der kommt bestimmt nicht wieder. Und den vermisst auch keiner hier. Wirklich ein Rätsel. Plötzlich hört mitten im Sandweg die Fahrradspur auf und weit und breit ist kein Fahrrad zu sehen. Keiner hat eine Erklärung, keiner will glauben, dass der Wind das Fahrrad in die Lüfte davon getragen hat. Und jeder sagt doch, duck dich, wenn der Wind kommt. Lauf ins Haus, sonst treibt es dich mit den Wolken weg. Ja, muss man wissen. Mit den Künstlern, mit den Malern hat das Dorf seine eigene Geschichte. Von vor über 100 Jahren bis heute. Und viele haben sich Büdnereien gekauft und Häuser gebaut und sind geblieben und gestorben und beerdigt hier. Die jungen Leute aller Gäste bekommen Geld dafür, dass sie frei wohnen hier, für einen Monat oder zwei. Und dann sind sie wieder weg. Und keiner weiß nicht mal den Namen. Die wissen oft auch gar nicht, wo sie eigentlich hier sind und wer hier in den ganzen 100 Jahren gelebt und die Landschaft gemalt hat. Keinen Namen kennen die. Und fragen auch nicht, wer die Toten denn gewesen sind. Gefragt hat immer nur der eine, der in jedem Jahr, ich meine nach der Wende, ins Dorf gekommen ist. Ja, im alten Karten von der Käthe Miete hat er gewohnt. Bei der Silke und dem Jan, aber der ist keiner von den jungen Künstlern gewesen. Der hatte ja sein Leben fast schon hinter sich. Und wie das bei uns Älteren so geht, da kommen auf einmal die früheren Zeiten zurück. Da will man plötzlich wieder was vom Vergangenen wissen. Und der Achim, ja, so hieß er, und kam aus Düsseldorf. Der Achim war so einer. Der wollte immer was wissen und zu hören bekommen. Der kannte bald das ganze Dorf. Und alle auch, wie sie auf dem Friedhof liegen. Doch, doch. Einmal war eine Ansichtskarte gekommen, auf der nur das Meer und der Himmel zu sehen waren. Und zu lesen war nur die eine Zeile. Mein Verschwinden im Norden. Nun ja. Dabei war mir dann eingefallen, wie Achim einmal gesagt hatte, der Maler muss so lange malen, bis er im Bild verschwunden ist. Achim hatte manchmal so Sprüche drauf, bei denen man nicht wusste, spricht er jetzt von sich selber oder hat er eine Theorie im Kopf? Was Achim mit seinen Sprüchen immer meinte, vielleicht haben wir nie richtig darüber nachgedacht. Aber er machte ja so oft eine Handbewegung, als wollte er, was er sagte, gleich wieder wegwischen. Oft tat er so, als verwunderte es ihn, überhaupt einen Zuhörer zu haben. Als wäre es ihm fast unangenehm, etwas Auffallendes gesagt zu haben. Aber vielleicht stimmt das auch gar nicht. Ich meinte Achim ja zu kennen. Bloß kam es mir manchmal vor, der will gar nicht, dass man ihn so genau kennt. Was ich meine, und das sage ich ganz direkt, Achim steckt in einer Sackgasse drin. Krise. Kennt man ja von seinen Künstlern. Und Krise hat ja auch immer was Kreatives, aber mit Achim verhielt sich das anders. Früher hat er einmal gesagt, ich habe keine Probleme, solange ich mich selber überrasche. Aber das ist lange her, wie er das gesagt hat. Zuletzt hat er überhaupt nichts mehr gesagt, außer ab in den Norden, tief in die Landschaft hinein. Also zurück in die Kunstgeschichte, habe ich gesagt. Habe ich ihn gewarnt, obwohl er das nun absolut nicht akzeptieren wollte. Den Vogel hat er mir gezeigt. Hat mir ganz kühl erklärt, meine Interessen als Galerist interessieren ihn nicht. Als wenn das nicht auch seine Interessen wären. Ich meine, so naiv. So naiv war Achim nie, dass er nicht gewusst hätte, was die Marktlage ist. Kann sein, kann alles sein. Nur kam es ja nicht Knall auf Fall. Das sollten wir doch langsam wissen. Achim war nicht weg von heute auf morgen. Da hat sich etwas vorbereitet, von Jahr zu Jahr. Als er nach der Wende anfing, hoch an die Ostsee zu fahren und etwas zu suchen. Ja, was nur? Er hat ja manchmal was von Kindheitsspuren gesagt. Habe ich ja gesagt. Wir kommen jetzt jedes Jahr wieder. Im Süden haben wir uns umgetan, alles ganz schön, aber zu Hause fühlen wir uns auf dem Fischland. Vor der Wende war das auch schon so, obwohl nach Ahrenshoop kam nicht jeder rein. Seebad der Intelligenz. Und was so angenehm war, man konnte sich hier, wie soll ich sagen, ganz privat vorkommen, ganz ohne Staat und Partei. Natürlich waren die auch alle da, aber man hat nichts gespürt. Jeder war ja hier, um Ruhe zu haben und mit der Zeit umzugehen, als gehörte sie einem ganz allein. Ja, ja. Und das ist eigentlich immer noch so. Obschon es in den Jahren nach der Wende nicht mehr so beschaulich zugeht. Jahr für Jahr mehr Badegäste. Alle die Alten wieder und viele aus dem Westen, die alle die Unruhe mitgebracht haben. Obschon, gerade aus dem Westen kommen auch ganz stille Leute. Die meinen dann, die Dörfer aus ihrer Kindheit wiederzufinden. Ob wir den Achim kennen, den Maler aus Düsseldorf? Wenn es der Einzelgänger aus der Büdnerei von Käthe Miete war, der abends immer übers hohe Ufer ging? Sicher. Jetzt macht sich jeder, der ihn kannte, seine Gedanken über Achim. Aber Sie hören ja, jeder sagt etwas anderes. Und jeder sagt auch immer dasselbe. Das müssen nicht einmal Widersprüche sein. Achim, das waren immer mehrere Personen in einer Person. Ich glaube, manchmal hatte er Probleme damit. Einmal stöhnte er regelrecht. Ich komme mir vor wie eine dicht besiedelte Landschaft. Vielleicht, dass er zuletzt nach der einen Landschaft unterwegs war, in der er sich ganz alleine finden würde. Er hätte es jedenfalls so sagen können. Was Achim hier gemalt hat? Ich weiß nicht. Achim hat ja nicht gemalt. Silke, hast du den Achim mal malen sehen? Im Haus, in seinem Zimmer oben jedenfalls nicht. Draußen im Garten, am Bodden, am Steilufer? Also, Malzeug hatte er nie dabei. Früher nämlich, wenn einer zum Malen nach Ahrenshoop kam, da gab es einmal die Motive unten am Bodden, mit den Heuwiesen, den Schilfwäldern, den alten Karten und einmal oben über der See, auf dem hohen Ufer, wo der Blick über die Steilküste, übers Land und Wasser bis zum Horizont geht. Ja, aber das waren die Bilder von den alten Malern, die alle nicht mehr leben. Und damit ist es ja vorbei. So kann man heute nicht mehr malen. So ähnlich haben wir es den Achim mal sagen hören. Abends, wenn er hier mit am Tisch saß, da hat er sich manchmal die Bücher angeschaut, die von den Künstlern und der Künstlerkolonie hier auf dem Fischland erzählen. Da hat er die Bilder studiert und diese Namen gemurmelt, die er bis dahin alle nicht kannte. Malchin, Wachenhusen, Müller-Kempf, Triebsch, Holz, Elisabeth von Eicken, Hertha von Guttenberg und Dora Koch-Stetter. Manche waren damals ja berühmt, jedenfalls in Mecklenburg, in Vorpommern. Ahrenshoop gehörte ja schon zu Vorpommern. Gleich hier am Ortsrand verläuft die Grenze. Ja, ja. Und dann hat er ein paar Mal mit dem Kopf geschüttelt und dabei fast traurig auf die Bilder geschaut. Wie auf eine vergangene Welt. Nee, da können Sie ganz sicher sein. Achim hat ja keinen Stift, keinen Pinsel angefasst. Bis er überhaupt, und das ganz nebenher, einmal erwähnt hat, dass er früher mal, wie hat er gesagt, beruflich mit diesen Dingen beschäftigt war. Aber er hat hier nie untätig herumgesessen. Und wenn er nur am Zaun in den Johannisbeeren gestanden hat und was er noch im Kopf hatte, wie er zuletzt gesagt hatte, um anzukommen, muss man sich entfernen. Da wusste ich, der Achim hat noch was im Kopf. Das Land, der Kirchturm, die Bäume, die Häuser, alles ganz klein. Und der fliegende Robert verschwindet in den Wolken. Mit mir. Gesehen hat man den Achim jeden Tag im Dorf. Wenn er in die Dünen ging und zurückkam aus dem Ahrenshooper Holz, Da war er wie jeder andere Fremde auch. Immer unterwegs. Die Leute im Dorf, die gehen nicht spazieren. Kennen wir ja. Jeden Karten, jeden Fußweg, hoch zum Ufer, runter zum Bodden. Nur, wenn das so weitergeht, ein neues Haus neben dem anderen, dann kennen wir bald unser Dorf nicht mehr. Und ja, darüber haben wir mal gesprochen, so übers Gartentor weg. Da hat er sich, der Achim, richtig Luft gemacht und losgeschimpft. Da könnt ihr ja gleich im Rheinland bleiben, wo alles schon zugebaut ist. Naja, habe ich gesagt. Der ganze Darst, der hinterm Fischland anfängt, das bleibt ja alles unter Naturschutz. Aber so recht beruhigt sah er nicht aus. Die Stille muss wieder Zukunft haben. Das fällt mir jetzt ein. Was hat er gesagt? Merkwürdig. Ich habe hinterher noch überlegt, was meint er denn damit? Die meiste Zeit im Jahr, wenn die Badegäste alle weg sind, ist es hier doch immer still. Beschrieben hat er mir einmal ein Stück Steilufer mit dem Weg, der am Ufer entlang geht und dem die Uferkante näher und näher rückt. Jedes Jahr nämlich ist wieder ein Uferstück heruntergebrochen, weggebrochen, in die Brandung hinab, die nur zu warten braucht, wie sich das Land ganz langsam von alleine hergibt. Und da sind dann Stellen, wo der Uferweg plötzlich aufhört und der Abgrund sich auftut und der Weg einen anderen Verlauf suchen muss. Da muss man, so hat er gesagt, da muss man Bescheid wissen, wenn man in der Dämmerung noch unterwegs ist. Und wissen muss man auch, dass es Stellen gibt, wo der Weg noch über die Grasnarbe geht, aber unter der Grasnarbe, da ist die Böschung schon weggerutscht. Und das kann dann der Moment sein, dieser ganz gemeine Schreckensmoment. Da weiß man nicht mehr, geht man oder schwebt man oder was weiß ich. Ich will ja nicht sagen, dass so ein Landschaftstick nicht kreative Folgen haben könnte. Damals, wie lange ist das her? So vor 30 Jahren, als wir hier die ganze Galerie voller Steinhaufen liegen hatten, naja, auf die Dauer war das nicht so ergiebig, aber für eine Weile hatten wir doch was Innovatives. Nur, was den Achim angeht, da gibt's eben Fälle, da ist ein Mann ausgebrannt und leer, er hat es nur noch nicht gemerkt. Das muss ich so direkt doch einmal sagen. Oder was wäre die Perspektive, wenn und was wäre dabei rausgekommen, wenn, falls Sie verstehen, was ich meine? Obschon, schon wegen der Kinder. Die Küste hier ist schon wegen der Kinder einfach ideal. Kilometerlanger, breiter Strand, der ganz flach ins Meer geht. Und bei Windstille liegt das Wasser flach wie der Strand. Bisschen die Dünung und an manchen Stellen kann man hinausgehen, 100 Meter weit, bis man endlich zum Schwimmen kommt. Natürlich kennt man das Wetter auch anders und Stellen gibt es, die sind tückisch. Da, wo der Strand sich ins Meer hinausbuchtet, wo dieser Steindamm, der Wellenbrecher, wie ein Wall vor der Sandzunge steht, da ist so eine Stelle. Das Wasser liegt dazwischen wie ein Binnensee, ganz ruhig und flach. Aber wer sich hier auskennt, der traut sich da nicht hinein. Und wer sich hineintraut, der muss schon günstigen Wind haben und kräftig schwimmen können, wenn er wieder an Land kommen will. Da geht unter der Oberfläche eine Strömung, die zieht einen ewig im Kreis herum. Das haben wir zuletzt mit den drei Kindern erlebt, die aus dem Loch nicht mehr rausgekommen sind. Da mussten die Lebensretter mit dem Schlauchboot kommen Und die Männer, die wegen dem Hilfegeschrei gleich zu den Kindern hingeschwommen sind, die kamen auch nicht mehr zurück. Die fischte dann die Feuerwehr mit raus. Der Düsseldorfer. Ja, der Achim. Der sah ja nicht mehr wie der Jüngste aus. Aber der ist gleich mit ins Wasser zu den Kindern hin. Und der hat dann völlig ohne Puste auf dem Sand gelegen. Im Rettungsteam war ja ein Arzt dabei, der hat sich dann um ihn gekümmert. Er hat ja immer so getan, als komme er alleine zurecht. Achim? Irgendwo bei helfen? Nichts war ihm unangenehmer als die Vorstellung, er könnte einmal Hilfe brauchen. Ich weiß, es ging ihm oft nicht gut. Aber um genau zu sein, ich wusste es immer erst hinterher. Den kleinen Gedenkstein beachtet sonst nie einer. Liegt ja wie ein Findling da. Und den Namen kennt auch keiner mehr. Alfred Partikel. Der hat sich hier gleich hinter der Düne an der Dorfstraße ein schönes Haus gebaut, damals, 20er Jahre. Eigentlich kam er aus Ostpreußen. Professor war er in Königsberg. Aber nach Ahrenshoop kam er zum Mahl. Und die Familie hat er auch hier untergebracht. Der Partikel war damals ein berühmter Maler und wegen ihm war auch der Bildhauer aufs Fischland gekommen. Na, wie hieß er noch? Ja, der Gerhard Marx. Der hat in Niehagen sich die Büdnerei gekauft. Der Achim? Tja, merkwürdig. Der Achim hat sich dann für die Geschichte interessiert. Nur wir, die Alten, kennen die Geschichte noch und können da was erzählen. Aber zu erzählen gibt es nichts. Keiner weiß bis heute was. Ein Sommertag damals, 1945, der Krieg am Ende. Im Juli fing die Schule wieder an. War untergekommen in Käthe Mietes Haus. Da saßen mittags die Kinder und warteten auf den Alfred Partikel. Der brachte den Kindern das Mahl bei. Aber wer nicht kam, war Partikel. Zu Hause war er auch nicht. Und seine Frau wusste auch nicht, wo. Zuletzt war einer im Dorf, damals junger Kerl, gerade aus Gefangenschaft zurück, der war ich. Und der hatte Partikel gesehen. Am Vormittag. Richtung Dars. Ahrenshooper Holz. So heißt unser Wald, gleich hinterm Dorf zum Bodden hin. Partikel war oft im Ahrenshooper Holz. Zum Pilzesuchen ging er hin. Und das muss auch so gewesen sein an diesem Vormittag damals im Sommer. Bloß ist er nicht zurückgekommen. Bis heute ist er nicht zurückgekommen. Das ist die Geschichte. Und so habe ich sie auch dem Achim erzählt. Und der hat dann nur mit dem Kopf genickt. Der hat nicht mal gefragt, ob denn und könnte denn und wieso denn und warum denn. So wie alle hier gefragt haben, noch das ganze Jahr hindurch. Da hieß es nämlich erst, den Partikel hat der Russe auf dem Gewissen. Überall war ja der Russe hier. Aber der Russe hat dann selber Suchtrupps losgeschickt. Eine ganze Kompanie. Tagelang durchs Ahrenshooper Holz. Der ganze Dars zwischen Küste und Bodden. Und dann hieß es, müssen Wilderer gewesen sein. Die haben den Partikel vielleicht, weil er sie erwischt hat, umgelegt. Und dann im Wald verscharrt. Aber gefunden worden ist da nie was. Der Gerhard Marx hat dann gemeint, sein Freund Partikel ist jetzt der Naturdämon des Fischlandes hier. Wörtlich hat er das gesagt, Naturdämon. Das täte gut zu ihm passen. Na ja, die Natur kann schon ihre Rätsel haben. Und wenn man was nicht weiß, denkt man sich was aus. Achim hätte wegbleiben wollen, hätte er bestimmt nicht gefragt, ob er unser Gästezimmer oben nicht auf Dauer mieten kann. Immer wieder hat er davon angefangen. Er wollte doch was Eigenes hier haben. Die Wiese hinterm Haus, die Wiese zum Bodden hin. ob er die nicht haben könnte. Steht da die alte Hütte drauf. Die Wiese hätten wir ihm ja gelassen. Aber die Wiese gehört uns nicht mehr. Dann haben wir gesagt, Achim, im Dorf wird so viel gebaut, da kommen noch so viele Möglichkeiten. Da hat er immer gleich abgewinkt. Ein altes Haus, wie eines damals in der Kindheit, hat er gesagt. Von der Kindheit hat er oft gesprochen. Von der Vertreibung aus der Kindheit und vom Wiederentdecken. Aber er war nicht einer, der nur in seiner Erinnerung lebt, der irgendwohin zurück will. Nicht wahr? Das kann man so nicht sagen. Eigentlich kann man gar nichts sagen. Außer, was Achim selber gesagt hat. Arens Hoper Holz. Hörspiel von Jürgen Becker. Musik Benjamin Rinnert. Personen und Darsteller: Silke, Brigitte Peters. Freundin: Karin Gregorek. Frau: Angelika Waller. Jan: Udo Molkentin. Büdner: Eckhard Hahn. Galerist: Wolf Spillner. Freund: Klaus Bielig. Und die Kinder Lea, Carmen, Josua und Matti. Ton und Technik Helge Martensen. Regieassistenz Alexander Zschiedrich. Regie Joachim Staritz. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2000.